WDR 5. Neugier genügt. Pasajeros del vuelo 8460 con destino Ibiza. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club Ibiza Radio. Welcome everyone to Club Ibiza Radio. So hört es sich an, wenn der trendige Radiosender Ibiza Sonica sein Programm beginnt. Und genau so fühlt es sich an, wenn ich auf der Baleareninsel lande. Leicht und locker. Ich bin Wiederholungstäterin, Ibiza zum 10. Mal. Nun endlich will ich der Frage nachgehen, was macht Ibiza eigentlich so unverwechselbar? Was genau zieht mich immer wieder an? Sind es die stillen Strandbuchten, die rustikale Landschaft im Norden mit Yoga- und Relax-Angeboten? Oder sind es die coolen Bars im Süden, das Elektroflair am Strand, der unermüdlich wummernde Bassrhythmus in den Clubs? Ist es der Party-Hype oder der Hippie-Esprit? Denn den gibt es immer noch. Marcel, schütteres Haar, kantiges Gesicht, lebt seit 4 Jahrzehnten auf Ibiza und weiß einiges über Hippies. Er erinnert sich, wie die Aussteiger damals gewohnt haben. Alte Fincas, die eigentlich unbewohnbar waren, da waren dann einfach in den Räumen drin eine Matratze am Boden und so und alles außenrum, gekifft und so. Und einer hat Silberschmuck gemacht, der andere hat aus Leder was gemacht und so. Und die haben einfach gebastelt den ganzen Tag und dann Mittwoch zum Escanar und da haben sie ihr Zeugs verscheuert und dann war wieder genug für eine Woche. Dann sind sie wieder zu Hause gehockt und haben wieder gebastelt, ne, und so. Auch ich wohne ein bisschen hippiemäßig. In einem Haus der Jahrhundertwende, mitten in Ibiza-Stadt an der Plaza Vara del Rey, habe ich eine preiswerte Bleibe gefunden. Das Hostel mit seinen 13 Zimmern befindet sich in der 5. Etage, ohne Aufzug. Liebevoll eingerichtet im sogenannten Shabby-Chic. Möbel aus aufgearbeiteten Schiffsplanken und sonstigem Strandgut, aber auch echt antike Schätzchen sind dabei. Mein Zimmer ist klein, etwa 2x3 Meter. Ein Schrank, ein Sessel, ein Bett, von dem aus ich einen spektakulären Blick auf Ibizas Altstadt und die Burg habe. Jetzt bin ich also da. Nur innerlich ankommen muss ich noch und ich weiß, wo das am besten geht. In der Bar San Juan. Ich schlendere durch die verwinkelten Gassen der Altstadt, vorbei an zahlreichen Boutiquen und kleinen Labels. Die Bars und Restaurants haben ihre Tische rausgestellt. Es ist früh am Abend. Die Bar San Juan öffnet erst in einer halben Stunde, aber es warten schon eine Menge Leute vor der Tür, denn das kleine Restaurant hat Kultcharakter. Unter rot blühenden Bougainville an einem Tisch der Nachbarbar treffe ich Juan. Buschige Augenbrauen, schütteres Haar, knallrotes Polohemd. Der fast 80-Jährige hat das Lokal in den 60ern von seinem Vater übernommen. Sein Konzept wird noch heute umgesetzt. Fisch und Fleisch werden bei uns jeden Tag frisch gekauft. Nicht wie andere, die für 2 Wochen einkaufen. Und wenn das Tagesgericht aus ist, ist das eben aus. Dann gibt's nichts mehr. Inzwischen ist die Bar San Juan geöffnet. Da ich alleine komme, muss ich nicht lange warten. Ein einzelnes Plätzchen ist immer irgendwo frei am Tisch. Aussuchen kann ich mir das sowieso nicht. Hier bestimmt der Chef, wo der Gast sitzt. Auch das ist Teil des Konzeptes. Das ist noch aus den Zeiten meines Vaters. Er wollte, dass sich Hippies, Bauern und Stadtbeamte an einen Tisch setzen. Und siehe da, nach 5 Minuten waren alle in einem angeregten Gespräch. Auf der Straße hätten sie einander nicht mal angeschaut. In der Bar San Juan haben viele Freundschaften begonnen und Paare haben sich gefunden. Sie haben sich hier kennengelernt und ein Jahr später kommen sie wieder und schwupp sind sie verheiratet. Und so sitze ich heute zusammen mit einem Immobilienbesitzer aus Bilbao, einem jungen Künstler aus Kolumbien und einer 85-jährigen Spanierin mit Stola und rot geschminkten Lippen, die sich zwinkernd eine Flasche Wein zum Essen bestellt. Sie kommt jeden Abend hierher. Der Mann aus Bilbao erzählt, dass er gekommen sei, weil seine Immobilie auf Ibiza morgen zwangsgeräumt wird. Der Mieter habe seit einem Jahr keine Miete bezahlt. Interessant, denke ich. Die Krise macht also auch vor Ibiza nicht Halt, wenngleich ich es der Insel bisher überhaupt nicht ansehe. Wir essen, reden angeregt, trinken Wein und lachen, als kennten wir uns schon lange. Dann trennen sich unsere Wege. Inzwischen ist das Nachtleben in den Hafengassen erwacht. Kinder spielen zwischen den Tischen der Restaurants. Einige Bars haben die Musik aufgedreht. Hierher kommen die Leute, bevor sie gegen 1 Uhr oder später in die Clubs gehen, zu den Megapartys. Dann strömen Tausende ins Amnesia, ins Pacha, ins Privileg oder ins Space und tanzen zu den Bassrhythmen der Elektromusik. Der Geräuschpegel auf der Plaza del Parque, dem zentralen Platz der Stadt, hat zugenommen. Im Schatten der großen Bäume geht es tagsüber beschaulich zu. Abends sind die Cafés und Bars bis auf den letzten Tisch besetzt und Straßenmusiker geben ihr Bestes, um gegen das Stimmengewirr anzukommen. Mit dem Schlafen wird das wohl nichts, denn mein Zimmer geht genau auf die Plaza hinaus. Trotz Doppelverglasung und fünfter Stock wird mich das Scheppern der Gläser, das Klirren von Gitarren und Flöten und das Gemurmel der Menschen in meine Träume begleiten. Jetzt verstehe ich auch, warum es die Hippies in den wilden und unberührten Norden der Insel zieht. Da leben sie zurückgezogen in kleinen Finkas auf dem Land. Aber ich weiß, wo ich sie noch finden kann, und dorthin fahre ich am nächsten Tag. Mit dem Leihwagen und inseltypischer Musik geht es nach San Carlos in den Osten der Insel zum Hippie-Markt. Den gibt es schon seit 30 Jahren. 1985 hat hier alles mit 5 Verkäufern angefangen. Heute gibt es rund 200 Stände mit Kleidung, Schmuck und Kunsthandwerk. Ich bin schier überwältigt vom Angebot, schlendere vorbei an Ledersandalen und Schuhen mit Stickereien und bunten Vogelfedern, an Musikinstrumenten und Büchern, an Flatterkleidchen und Schmuck, wie es ihn nur auf Ibiza gibt. Es duftet nach Räucherstäbchen und Tee, nach scharfen Tapas und süßem Cannabis. Hinter einem Batikvorhang finde ich Noelle. Sie liest aus den Karten und aus der Hand. Die Zukunft oder was immer einen gerade beschäftigt. Noelle ist aus der Schweiz und schon seit 41 Jahren auf Ibiza. Ich bin mit einer Freundin aus Israel hergekommen. Wir hatten beide ein Kind, also haben wir uns zusammengetan. Später kamen noch mehr Frauen mit ihren Kindern dazu. Es war so etwas wie eine Kommune. Ich wohne noch immer im gleichen Haus wie damals, aber inzwischen haben wir Solarzellen und einen Generator. Damals hatten wir nur Kerzenlicht. Wir Hippies lebten in einfachen Landhäusern und gingen überall zu Fuß hin. Niemand hatte ein Auto, aber alle gingen immer feiern. Okay, wir waren da ja auch jünger. Noelle will nirgendwo anders hin. Sie und die Insel, das sei eine Liebesgeschichte, sagt sie. Ibiza ist wie eine Mutter, die Gebende, die Schützende. Das ist ein Ort, der dich willkommen heißt. Bevor ich weiterfahre, kehre ich kurz im legendären Café Dahlia ein. Es liegt am Rande des Hippie-Marktes direkt an der Straße. Hier soll die Idee für den Markt entstanden sein, als ein Bauer namens Juan Marie 1954 seine Kneipe eröffnete. Ich gönne mir eine Portion Patatas Bravas, was so viel heißt wie mutige oder tapfere Kartoffeln. Warum die in rotem Chili gebratenen Kartoffeln so heißen, ist mir ein Rätsel. Tapfer bin allenfalls ich, die ich mit Tränen in den Augen mein Tapper-Tellerchen leer esse. Zuletzt bekomme ich noch einen Tipp. In San Juan, im Norden der Insel, lebt seit vielen Jahren der Musiker Jean Michel. Aufgewachsen in Afrika als Kind Schweizer Diplomaten, hat es ihn in den 80er Jahren nach Ibiza verschlagen. Mit Nina Hagen hat er Mantras gesungen und auf dem Hippie-Markt organisiert er jeden Mittwochabend das musikalische Programm Namaste. Ich treffe den 64-Jährigen im Café Alegria in San Juan, nur wenige Kilometer nördlich. Hohe Stirn, Lachfalten und sehr langes dunkles Haar, das er offen trägt. Was das eigentlich sei, ein Hippie, frage ich ihn. For me, Hippie is John Lennon. John Lennon ist Hippie. Hippie ist den Vietnamkrieg stoppen. Hippie ist gewaltfrei leben. John Lennon sagt genau das in seinem Song Imagine. Stell dir vor, keine Religion, keinen Hunger. Das ist für mich Hippie. Wir haben das nicht gemacht, um uns zuzudröhnen. Für mich ist Hippie eine Haltung und die lebe ich noch immer. Jean-Michel ist nicht nur Musiker. Er führt Hochzeitsrituale durch für Menschen, die sich nicht kirchlich trauen lassen wollen. Im Fokus der Zeremonie steht die Einsicht, dass Liebe ein Geschenk ist. Liebe ist keineswegs selbstverständlich. Wir feiern die Liebe von einem natürlichen Standpunkt aus und ehren die vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und dann eben das höchste Gut, die Liebe. John nimmt mich mit zu sich nach Hause. Angst, mich einem vollkommen Unbekannten anzuvertrauen, habe ich keine. Null. Es geht so etwas ungemein Friedfertiges von John aus. Er lebt mitten im Dorf in einer Etagenwohnung. Bunte Decken, indische Tücher und Wandbehänge erinnern mich an meine eigenen WG-Zeiten in den 70ern. Johns Arbeitszimmer steckt voller Musik. Trommeln, Gitarren, Flöten und allerlei Rhythmusinstrumente, konventionelle und exotische. Die große Terrasse mit Blick auf das freie Land ist so bunt wie der Rest der Wohnung. Die Wände in einem warmen Rot gestrichen, hellblaue Fensterläden und ein schattenspendendes Strohdach, Blumenkübel und Kräuter, ein großer Tisch mit vier Stühlen. Ganz klar, hier ist die Terrasse Lebensmittelpunkt. Drei Kinder hat John und einen Enkel. Seine jüngste Tochter ist 10 Jahre alt. Sie lebt abwechselnd bei ihm und der Mutter. Leicht sei es nicht, die Lebenshaltungskosten zu decken, aber irgendetwas gehe immer, sagt er. Im letzten Jahr wurde er eingeladen, Ibiza auf der Touristikmesse in Berlin zu repräsentieren. Hippies sind inzwischen so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal der Insel. Früher haben die Ibizenkos sich ein bisschen deswegen geschämt. Aber inzwischen weiß man, es geht nicht nur um Feten, Drogen und Sex. Wir haben Künstler und Kunsthandwerker. Plötzlich ist Hippie-Sein okay. Auf meinem Spaziergang durch das kleine weiße Dorf San Juan komme ich an zahlreichen geparkten Déchevaux vorbei. Also jenen Enten, mit denen wir vor 40 Jahren zu fünft und samt Campingausrüstung bis nach Andalusien oder gar Afrika fuhren. Auf Ibiza hat sich ein pfiffiges holländisches Unternehmen darauf spezialisiert, diese Autos zu vermieten. Flower Power on the Road. Auch die Bars und Cafés haben sich auf neues Klientel eingestellt. Vegane Kost, Chill-Out-Cafés und überall Aushänge für Yoga, Shiatsu oder spirituelle Sitzungen. Ganz in der Nähe von San Juan gibt es ein kleines Yoga-Resort, eines von vielen auf Ibiza. Zu Fuß laufe ich über einen Pfad, der mich von der Straße wegführt. Rechts und links des Weges wächst meterhoher wilder Fenchel. Silbern blitzt der Strandhafer in der Sonne, immer wieder unterbrochen von rotem Mohn. Vereinzelt krümmen sich uralte Olivenbäume. Es duftet nach Thymian und Anis, nach Rosmarin und Zitronen. Etwas später erreiche ich auf einem Hügel einzelne kleine Steinhäuser, die in einem Garten aus Lavendel, Pinien, Mandel und Feigenbäumen angeordnet sind. Das ist Hellasreich. Sie bietet hier Yogaferien und Reinigungswochen an. Für sie bedeutet Yoga Transformation, Veränderung. Hella ist aus Hannover, blaue Augen, blondes Haar. Auf Ibiza lebt sie seit 28 Jahren. Warum macht man Yoga? Als ich mit meiner Yoga-Praxis angefangen habe, da ging es eher um Spiritualität. Da ging es auch nicht um Workout und da ging es auch nicht um, man will jetzt irgendwie einen knackigen Hintern haben, sondern da ging es eher darum, ich möchte mehr über mich selber erfahren. Es war im Grunde genommen das, was Yoga sein sollte, ein Weg der Individuation. Und dieser Weg der Individuation ist natürlich ein Weg der Transformation. Es ist nicht immer so einfach, es ist auf jeden Fall nicht so, wie viele vielleicht Yoga verstehen, dass davon ausgegangen wird, man ist jetzt immer gut drauf. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Es gibt teilweise auch sehr schwierige Phasen. Was alleine damit verbunden ist, wenn du dich mit etwas identifiziert hast über einen langen Zeitraum und erkennst plötzlich, dass das eigentlich gar nicht mehr zu dir gehört oder vielleicht sogar noch nie zu dir gehört hat und du lässt das einfach los, dann fehlt dir was. Außerdem wird natürlich auch immer wieder behauptet, dass diese Insel unter dem Einfluss von Pluto steht. Also es ist eine Skorpioninsel. Und der Herrscher des Skorpionen ist der Pluto, der Herrscher der Unterwelt oder sprich der Herrscher unseres Unbewussten. Ich bleibe ein paar Tage auf der Suche nach dem Unbewussten und genieße dabei ganz bewusst die schöne Umgebung. Wir machen einen Ausflug mit dem Elektrorad. Erst bin ich skeptisch, von wegen, bin ich eine Oma oder was? Aber als ich einmal darauf sitze und beim ersten Pedaltritt davonrausche, als hätte ich einen Düsenantrieb, kann ich mich vor Begeisterung kaum noch halten. Wir fahren über schmale Straßen, die, typisch Ibiza, rechts und links von alten Steinmauern gesäumt sind. Bis Santa Getrudis, fast im Zentrum der Insel, geht es bergauf, bergab, ganz mühelos, ein Riesenspaß. Von dort zurück nach San Miguel, vorbei an Feldern und Wiesen. Zwar kostet die Leihgebühr für ein Fahrrad fast dreimal so viel wie für ein Auto, aber das ist es allemal wert. Wer sich auf Ibiza entspannen will, findet viele Möglichkeiten. Fahrradfahren, Wandern, Chillen am Strand, Yoga und... Jemand erzählt von Watsu. What, bitte was? Watsu ist eine Verkürzung von Water Shiatsu, also Shiatsu im warmen Wasser. Man hat möglichst 35 Grad warmes Wasser, weil das sehr entspannend ist. Und man nicht weiß, wo man aufhört und wo man anfängt. Und man wird gehalten vom Therapeuten, sehr sicher und sehr sanft, und wird dann bewegt im warmen Wasser. Und das ist sehr, sehr angenehm für die Gelenke, es entspannt die Muskeln. Und man kann sich auch üben im Vertrauen. Die 60-jährige Deutsche wohnt ebenfalls im Norden der Insel, bei San Miguel. Sie nennt sich Shambhala. Schlank, dunkles, schulterlanges Haar, blaue, lachende Augen. Shambhala gibt Massagen, Yoga und eben Watsu, jene Therapie im warmen Wasser. Das sei eine sehr spezielle und intime Behandlung, erzählt sie. Empathie, Voraussetzung. Das ist schon so ein bestimmter Tribe, der das macht, ne? Die sind oft sehr verbunden mit Delfinen zum Beispiel oder machen auch hawaiianische Körperarbeit und Warmwassertherapien. Das ist ein Schlag von Leuten, die sich sehr verbunden fühlen mit der Natur, mit den Elementen. Es kann Sky bei San Carlos, die haben zwei warme Pools und die haben eine Warmwassermusikanlage, wo man unter Wasser Musik hört. Und die spielen dann oft auch Musik mit Delfinen oder Walgesängen. Und das ist sehr kosmisch. Also das ist schon magisch. Nach so viel Läuterung und Magie zieht es mich ganz weltlich an den Strand. Ibiza hat viele Strände. Morgens liegt man im Osten am besten und nachmittags im Westen. Ich liege am liebsten im Süden, weil es da den coolsten aller Strände gibt. Cesalines, ganz in der Nähe des Flughafens und der Salzsalinen, mit den hippesten Strandbars der Insel. Ich laufe durch seichte Wasser den Strand entlang, ziehe vorbei an den Clubs Malibu und Jockey Club, lasse meinen Blick unauffällig schweifen über steile Silikonbrüste, aufgespritzte Lippen und gerichtete Nasen. Weil ich weiß, am Ende des Strandes erwartet mich die Bar Satrincha mit ihrem legendären grünen Steg, der über die Felsen ins Meer führt. Hier baden und feiern die Coolen und Trendsetter. Die berühmtesten DJs dieser Welt zieht es hierher und nicht nur die, wie mir der Besitzer des Satrincha verrät. Die Idee war damals 1980, eine Strandbar zu machen, die ein bisschen Hippie war, die für die Leute war, die nachts arbeiten oder feiern und morgens zum Frühstück an unseren Strand kommen, zum Chillen. Das waren verrückte Zeiten. Damals kamen die DJs aus den Discos und brachten ihre Kassetten mit. Es gab ja noch keine CD. Es ist die Musik und das besondere Flair der Bar, das die Leute anzieht. Die ganz Coolen tragen kunstvolle Tattoos, verspiegelte Sonnenbrillen in Rot, Blau und Grün und den typischen Raver-Hut. Aber es tummeln sich auch junge Familien mit kleinen Kindern. Früher tauschten die noch kinderlosen Eltern nach durchtanzten Nächten eine Nase Koks am Strand. Heute tauschen sie Ratschläge zur Kindererziehung. Füße wippen im Takt, Getränke werden bestellt, Kinder quengeln. Inzwischen ist die Musik lauter, Stimmung kommt auf. Einige tanzen auf dem Steg, andere am Strand, im Wasser und in der Bar. Mitten in die bunte Partygruppe platzt plötzlich ein Trupp Strandwanderer, etwa 20 Rentner, ausgerüstet, als wollten sie den Kilimandscharo besteigen. Beige Dreiviertelhosen mit aufgesetzten Taschen für Kompass, Taschenlampe und Messer, imprägnierte Khaki-Hemden mit Mückenschutz und tropische Hüte. Beherzt und ernst reinschauend walken sie strammen Schrittes durch die bunte feiernde Ravermenge und stoßen ihre Stöcke in den sandigen Boden, als gelte es, Rekorde zu brechen. Es sind Deutsche. Und die lässigen Strandbesucher zucken nicht einmal mit der Wimper. Das ist Ibiza. Leben und leben lassen. Eine Haltung, die für mich zum Wohlfühlprogramm auf Ibiza eindeutig dazugehört. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, was mich sonst noch immer wieder nach Ibiza zieht. Es ist nicht entweder oder. Es ist einfach alles. Die Natur, die bunten, verrückten Charakterköpfe, das Laissez-faire und die coole Musik. Guillermo hat nur einen Wunsch für die Zukunft und dem schließe ich mich gerne an. Dass mein Satrincha so bleibt, wie es ist und wie es vor 25 Jahren war. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.